Wenn es dein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde ist weit wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn selbst ein Kind